Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschheit zu schwimmen und Halleluja zu rufen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, fast zwei Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen, zu täuschen. Wo sonst noch gibt es diese atemverschlagende Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei, Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte? Wo sonst ist allumfassende Liebespalaver und ein praktisch alles verschlingendem Hass? Wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt? Das Ganze heißt nicht Geisteskrankheit. Das Ganze heißt Christentum. Auf dem ganzen Planeten hat die und ihre Gebote schon begrüßt und getreten. Hunderte Jahre Mord und Totschlag, Terror und Tyrannei. Heute zum Steuern, Abrat, Handel, Erbschleicherei. Und Apostel mit Blut an den Händen, Völker rauben, Menschheit verblenden. Jünger Jesu, Gottes Verein, predigen Wasser, was auf einmal. Und als er noch kam, kommt heraus und schlug den Papst den Boden aus. In fast allen Bundesländern Gewalt und Missbrauch an Ordenskinder.